126.000 Menschen, die auf ein Heer von Menschen. Und ich kann den Menschen ja nicht die Hand auflegen, aber wisst ihr was? Gott hat eine größere Hand. Und es geht um die Gegenwart, ja. Und wenn es dann gelingt, die Menschen in die Präsenz Gottes zu führen und du betest und Gott handelt, das ist einfach das Allerschönste und Beste, was ich in meinem Leben erleben darf. Es ist so ein Segen und ein Geschenk, dass ich das erleben darf. Andreas Herrmann ist Gründungspastor der Move Church, Gründer des Fernsehdienstes Kraftvoll Leben, Mitgründer freikirchlicher Gemeinden, Buchautor verschiedener Bücher und wird auch als Heilungsevangelist beschrieben. Jetzt, Andreas, nehme uns mal Wunder oder würde uns interessieren, was ist überhaupt ein Heilungsevangelist? Ein Heilungsevangelist, okay. Es ist jemand, der unterwegs ist, der damit rechnet, dass Gott heilt. Und wenn er betet und die Wunder passieren, kommen Menschen zum Glauben. Also für mich ist die Quote derer, die zum Glauben finden, nachdem sie ein Wunder gesehen haben, viel höher, wie wenn man verbal probiert, etwas zu überzeugen. Ja, das ist für mich der Evangelist mit mitfolgenden Zeichen sozusagen. So wie es in der Bibel beschrieben worden ist. Ja, die Zeichen werden denen folgen, die glauben. Also Jesus hat ja eigentlich auch nichts anderes gemacht. Er hat gepredigt, er hat geheilt, er hat Menschen von dämonischen Bindungen befreit und die Menschen haben seinen Glauben gesehen. Jetzt gibt's ja auch viele Meinungen, die sagen, ja, das war etwas, das man zur Zeit von Jesus machte oder erleben durfte. Das ist jetzt vorbei, denn wir haben ja die Medizin und wir haben ja alles andere. Wir brauchen keine übernatürlichen Heilungen mehr. Oder anders gesagt, das gibt es nicht mehr. Also vielleicht die Frage darin, die ich dir stellen möchte, ja, erlebst du dann Heilungen, wenn du betest für Menschen? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also Jesus hat ja auch gesagt, ihr werdet den Kranken die Hände auflegen, es wird besser werden, heilt die Kranken, weckt die Toten auf, reinigt die Aussätzigen. Also es gibt so etwas, nicht nur einen Missionsbefehl oder Auftrag, sondern auch einen Heilungsauftrag. Wir leben aber in dem Teil der Welt, wo wir sehr rational erleuchtet sind und naturwissenschaftlich orientiert sind und uns da der Zugang ein bisschen verloren gegangen ist. Und zudem, du hast ja richtig gesagt, wir haben natürlich das ganze medizinische Hilfswerk, was ja eine gute Sache ist, weil wir sind ja nicht gegen Medizin, aber Jesus hat doch ein ergänzendes Gesundheitssystem dazugebracht. Ja, da kommen mir gerade zwei Fragen, aber gehen wir der Reihe nach. Okay. Unglaublich spannendes Thema, ja, by the way. Aber würde noch ein bisschen mehr interessieren, was du so praktisch erlebst. Kannst du uns ein bisschen teilhaben lassen an deinem Dienst als Heilungsevangelist? Wie sieht das aus? Was erlebst du da? Was machst du da? Und was für Wunder erlebst du? Und erlebst du immer ein Wunder? Ja, also es sind ja viele Fragen auf einmal. Ja, ja. Also vielleicht einfach noch ein Satz. Ich bin einfach so dazu gekommen, dass ich damals zuerst, das hat mich angetriggert, ein Catherine Kuhlmann Buch gelesen habe. Und das ist eine Frau, durch die Gott viele Wunder getan hat. Und ich habe gesagt, Gott, wenn du das mit ihr machen kannst, dann kannst du es auch mit mir machen. Und dann fing ich einfach an und habe gebetet. Und mein erstes Gebetsopfer war meine Mutter, die einen Migräneanfall hatte. Und ich habe ihr die Hände aufgelegt und die Schmerzen sind verschwunden. Das war ein guter Startschuss. Und dann habe ich sehr, sehr rumexperimentiert, weil ich habe ja jetzt auch kein Mentoring gehabt auf dem Gebiet. Und habe dann für Freunde gebeten, die einen Hexenschuss hatten oder andere Probleme. Und habe erlebt, dass Gott eingegriffen hat, aber natürlich auch nicht jedes Mal. Es ist wirklich ein Wachstumsprozess. Ja? Der Glaube muss wachsen und die Dinge wachsen einfach durch die Praxis. Ja? Und zusammenfassend kann ich sagen, ich hab Unsicherheit oder Ängste manchmal oder übergangen und habe Gott vertraut, der ja mehr Glaube hat wie ich und bin so oft überrascht worden. Und das ist wiederum Motivation genug gewesen, weiter dran zu bleiben. So, was ich erkläre, es ist ein Weg gewesen, es ist ein Prozess. Und natürlich wird nicht jeder geheilt. Ja, das wäre ja schön. Aber es werden viele geheilt und es gibt Bedingungen, die Heilung die mehr Begünstigungen hereinbringen. Und wenn man da die richtigen atmosphärischen Bedingungen beisammen hat, dann vollzieht sich auch schneller etwas. Vielleicht noch schnell zum Beginn deiner Antwort. Du hast gebetet. Wie sah das aus? Bist du einfach zu der Person hingegangen, Hände aufgelegt auf die Stelle, wo der Schmerz ist und dann praktisch, vielleicht damit wir ein bisschen mehr darunter vorstellen können. Ganz praktisch können. Fällt mir ein, also damals habe ich in der WG gewohnt und da war ein Freund und der hatte eine Leberzirrhose vom Heroin, der hat viel gefixt gehabt und war kaputt und konnte nicht mehr arbeiten sogar. Und ich habe dann einfach rumexperimentiert. Hand, komm, zeig mal, wo ist die Leber, und die Hand drauf. Und in dem Moment habe ich einfach gespürt, komm, mach es einfach ein bisschen länger, ein bisschen länger. Wir haben, ich glaube, damals habe ich das, mache ich es heute nie wieder, aber eine halbe Stunde meine Hand draufgelegt, weil ich das Gefühl hatte, da passiert etwas. Und tatsächlich, als er seine Untersuchung hatte, war er geheilt. Und er konnte wieder arbeiten als Landschaftsgärtner. So, solche Dinge habe ich erlebt am Anfang und das war sehr mutmachend. Und dann begibt man sich auf die Reise und studiert die Literatur, die es dazu gibt. Und auch natürlich die Bibel, das Wort Gottes, da gibt es nämlich sehr viele Aussagen. Und Jesus war nun mal ein Heiler, ja, jemand, dessen Markenzeichen, dessen Fingerabdruck und auch das, was er weitergegeben hat an seinen Jüngern, ihr werdet die gleichen Werke tun wie ich, das ist eine klare Aussage. Das ist nur ein bisschen verloren gegangen. Ja. Und das hat natürlich auch seine Ursachen. Also du hast keine Ausbildung zum Heilungsevangelist gemacht? Absolut nicht, nein. Du hattest das auf dem Herz? Ja, und ich würde mich auch gar nicht als Heiler bezeichnen, weil ganz ehrlich, unter uns, ich kann keinen heilen, aber ich kenne den, der heilt, und ich arbeite mit ihm zusammen. Und es ist eine Partnerschaft. Es ist letzten Endes ja auch der Heilige Geist, der mit uns unterwegs ist. Und er möchte seine Kräfte vermitteln, die göttlichen Ressourcen vermitteln, wenn wir da im Glauben uns reinbegeben. Ja. Und dann wirklich den Auftrag, den Jesus hat, befolgen. Und dann werden wir mehr und mehr erleben. Das ist meine feste Zuversicht, dass da was passiert. Und der Grund, warum es vielleicht nicht so viele machen, ist ja der, ich möchte es mal so ausdrücken. Ich sag mal, Gott ist ja, er ist allmächtig. Ohne Gott können wir solche Dinge nicht tun. Aber Gott hat sich auch beschränkt und er sagt, ohne die Menschen tue ich es auch nicht. Okay? Auf der einen Seite bringt mich meine Ohnmacht, meine Endlichkeit, meine Nichtfähigkeit, es tun zu können, zu ihm. Und auf der anderen Seite sagt er, hey, wenn sich hier jemand zur Verfügung stellt und im Glauben geht, der kriegt meinen Bonus, der kriegt eine Unterstützung. Er wird erleben, dass ich handle und eingreife und derselbe bin gestern, heute und in Ewigkeit. Also vielleicht zusammengefasst, du sagst, wenn du das Gefühl hast, Gott hat dich berufen oder gerufen, für Menschen zu beten, dann bete. Ja, und ich würde sogar sagen, ehrlich gesagt, jeder, der Jesus nachfolgt, sollte anfangen, für Kranke zu beten. Okay, weil es ein genereller Auftrag ist. Und John Wimber hat mal gesagt, weißt du, wenn du es 200 Mal gemacht hast und es nichts passiert, mach mal eine Pause. Ja, ja. So, das war natürlich eine besondere Ermutigung. Ja, aber ich glaube, es wird viel früher passieren, dass man überrascht wird. Mhm. Aber man muss wirklich sich da reinbewegen. Und hier kommt der Punkt. Wir alle wissen, wie das ist mit dem Reiten. Bist du schon mal geritten? Nein. Nee, aber im Publikum haben wir bestimmt Leute, die geritten haben. Und da gibt es ja zwei Kategorien. Diejenigen, die geritten sind und abgeworfen wurden, und diejenigen, die das Trauma nicht erlebt haben. Ja. Diejenigen, die vom Pferd abgeworfen worden sind, mussten sich eins überlegen. Werde ich wieder reiten oder hat mich das jetzt so schockiert, dass ich nie wieder reite? Und ich glaube, das Heilungspferd, also der Heilungsdienst, der Heilungsauftrag Jesu, das ist wie ein Pferd. Es wird dich abwerfen, irgendwann. Aber die Leute, die noch einen Heilungsdienst haben, sind immer die, die wieder aufgestiegen sind. Die haben gesagt, ich überwinde dieses Trauma, ja, dass es nicht so passiert ist, wie wir es vielleicht erwartet haben. Und ich vielleicht auch ein Verständnis brauche und auch verstehen muss, dass er mit mir arbeitet. Stell dir mal vor, mir würde alles gelingen. Ich müsste als Mensch auch die Kapazität haben, charakterlich das zu handeln. Ja. Ja, und auch da ist ein gewisser Wachstum erforderlich, ja. Und das geht mit dem Heilungsdienst auch einher. Mhm. Ja. Also Gott geht, also viele sind Prozess liegen geblieben, will ich nur sagen. Ja. Sie sagen, das Pferd hat mich abgeworfen, also habe ich keinen Auftrag, lasst mich in Ruhe damit. Das können andere machen, das sind die Spezialisten und das ist nicht die Wahrheit. Ich bin davon überzeugt, dass jeder, der ernsthaft im Glauben sich da rein bewegt und vielleicht auch ein Mentoring kriegt und auch eine gesunde Lehre, die das Ganze flankiert, dass da wirklich viel möglich ist. Ja, wirklich viel möglich ist. Natürlich gibt es da noch besondere Gaben, aber es gibt generelle Aufträge. Und das ist einer der sehr generellen Aufträge, die wir haben. Wow. Ja. Ich liebe das Bild vom Pferd, aber auch, was John Wimber gesagt hat. Er hat gesagt, 200 Mal und dann kannst du vielleicht mal eine Pause machen. Ja. Aber ich denke, wie du ja auch gesagt hast, viele geben schon nach dem dritten oder vierten Mal auf. Ja. Also sagst du, wenn wir den Auftrag ernst nehmen, den Gott uns gegeben hat, für Menschen zu beten, die krank sind, sollen wir weiterfahren, auch wenn das Gebet nicht immer diese Wirkung zeigt, die wir erhofft haben. Ja, ein anderer Punkt ist einfach, Leute beten überhaupt nicht für Kranke. Dann wird die Mutter sterbenskrank, hat Krebs im Endstadium und dann soll es auf einmal funktionieren, okay? Aber man hat nie etwas entwickelt. Mhm. So, alles braucht Zeit. Der Glaube braucht Zeit, sich zu entwickeln. Die Salbung braucht Zeit. Deine Beziehung mit Gott braucht Zeit. Dein Charakter muss wachsen. Es braucht wirklich eine Entwicklung in die Dimension, dass wir dann nachher auch richtig gut mit den Dingen umgehen können und auch ein Segen sind. Also zusammengefasst, fang an, versuch es aus, geh mit Gott den Weg, lass dich von Gott coachen, begleiten, vielleicht auch von einem Mentor und entdecke die Kraft, die in dir ist, für Menschen zu helfen, dass auch sie. Aber was auch hilft, ist natürlich, wenn du einen Dienst siehst, wo es funktioniert. Mhm. Ja? Also wenn ich keine Vorstellung habe, wo soll sich mein Glaube hinbewegen? Ja? Also ich brauche irgendwie auch so ein Role Model, jemanden, der es praktiziert, wo ich in so eine Veranstaltung gehe, so eine Heilungsveranstaltung und sehe, wie das gemacht wird. Und dann kann der Glaube anspringen, boah, was der macht, das kann ich aber auch mit Gott. Ja? So, und das ist ja das Gute. Und man empfängt auch etwas. Und in dem Moment, wo ich etwas sehe, wächst ja mein Glaube. Ja? Ja. Und ich kann auch etwas von der, sagen wir mal, die Salbung, ich definiere mal die Salbung. Die Salbung ist Gottes über auf unserem Natürlichen, was uns befähigt, das Übernatürliche zu tun. Und die Salbung, wir können etwas empfangen davon. Mhm. Und eine Zurüstung, eine Befähigung, um wirklich loszulegen. Mhm. Und in den Heilungsschulen, die ich durchführe, dann führe ich die Leute rein und sie stellen fest, wow, das hat funktioniert. Hier ist der Schmerz weggegangen. Wow. Hier ist orthopädisch was ausgeglichen worden und so weiter. Mhm. Und das stärkt den Glauben und das nehmen sie mit. Und dann sage ich, weißt du, wenn es einmal passiert ist, dann wird es auch zweimal passieren. Ja. Gott ist ein Wiederholungstäter. Mhm. Okay, nur du musst dranbleiben. Ja. Du musst wieder aufs Pferd aufsteigen. Ja. Gott ist ein Wiederholungstäter. Ja. Ist er, so definitiv. Schön. Andreas, du bist ja nicht nur in Deutschland tätig, indem du betest für Menschen, sondern auch in Pakistan. Und das ging auf eine ganz spannende Art und Weise, wie du dorthin gelangen konntest, um den Menschen zu helfen. Ja, das war wirklich interessant, weil es war mitten in der Pandemiezeit und ich konnte keine Veranstaltung machen, keine Heilungsveranstaltung durchführen, weil wir kein Publikum hatten, also nur mit Übertragung. Und irgendwie habe ich gehört, dass Gott sagt, ich öffne eine Tür. Und dann klingelt ein Telefon und jemand sagt, lass uns doch mal deine Heilungsveranstaltung übertragen nach Pakistan. Und ich meine, es ist exorbitant, was passiert ist. Blinde Augen sind aufgegangen. Wenn ich erzähle hier in Deutschland, die Deutschen haben Schwierigkeiten, das zu erfassen, aber es sind Heilung passiert. Menschen sind geheilt worden von Krebs. Jemand ist ausgestanden aus seinem Rollstuhl und so weiter. Und das alles über die Entfernung. Also da betet jemand in Deutschland, verstehst du, streckt seine Hand aus in den Bildschirm und die Pakistanis, ganz einfacher, kindlicher Glaube, wupp, und der Himmel öffnet sich. Und sie werden geheilt. Also du warst nicht einmal dort. Ich war nicht einmal da. Und ich habe sie nicht geheilt. Das sage ich auch. Ja. Für mich ist immer Gott der Halt. Gott heilt. Aber der Glaube war aktiviert durch das, was ich gesagt habe. Die Menschen haben ihren Glauben eingeschaltet. Und die Gegenwart Gottes kam. Der Himmel, ich sag mal bildlich gesprochen, war geöffnet. Und dann ist etwas passiert. Und sie sind geheilt worden. Und das haben wir dann 2 Jahre lang gemacht, monatlich, regelmäßig. Und es wurde immer größer, die Aktion. Und Wunder geschahen. Und Wunder geschahen. Und dann haben sie gesagt, so, bitte komm jetzt selber her. Und dann haben wir Großveranstaltungen gemacht. Ja, in meinem letzten Dreivierteljahr 3 Veranstaltungen, die riesengroß waren, gemacht. Eine mit 62.000. Eine mit 32.000 und eine mit 126.000 Menschen, die auf ein Heer von Menschen. Und ich kann den Menschen ja nicht die Hand auflegen, aber wisst ihr was? Gott hat eine größere Hand. Und es geht um die Gegenwart, ja. Und wenn es dann gelingt, die Menschen in die Präsenz Gottes zu führen und du betest und Gott handelt, das ist einfach das Allerschönste und Beste, was ich in meinem Leben erleben darf. Es ist so ein Segen und ein Geschenk, dass ich das erleben darf. Ja. Gehen wir noch zur Atmosphäre. Du hast von Atmosphäre gesprochen. Wenn die Atmosphäre stimmt, kann Gott Wunder tun. Kannst du noch darüber uns ein bisschen was erzählen? Wie sieht so eine Atmosphäre aus? Oder vielleicht auch die Atmosphäre von uns selber? Ja. Also es gibt 2 große Begriffe, wenn es um Heilung geht. Das eine ist die Salbung und das andere ist die Dimension des Glaubens. Also es gibt, wenn ich eine Veranstaltung habe, eine Großveranstaltung, dann werde ich sehr stark gucken, dass die Menschen, ich werde probieren, die Menschen in die Gegenwart Gottes zu führen, dass sie Gott anbeten. Und werde ihnen erklären, wenn ihr online seid, in Verbindung seid, wird die Heilung besser fließen, ist logisch, ja, als wenn ihr nur beobachtet und ich irgendetwas mache. Und mit anderen Worten, wir führen sie in die Gegenwart. Ich erkläre ihnen, schau, du bist wie ein Empfangsgerät und da gibt's einen Sender und der hat eine Heilungssendestation auf Golgatha eingerichtet und ich helfe dir, ich drück's jetzt mal mit diesen Worten aus, in die Frequenz reinzukommen, okay? Und dann gebe ich Ihnen eine Hilfe, in die Frequenz reinzukommen. Mhm. Und wenn Sie in die Frequenz der Erlösungs- und Heilungskraft Christi reinkommen und ich dann bete, dann wird der Himmel sozusagen mit der Erde synchronisiert. Mhm. Und dann werden Wunder möglich. Ohne dass ich jemandem die Hände aufgelegt habe. Das passiert dann kollektiv zum Beispiel im Raum. Ja. Oder man baut die Atmosphäre anders auf, indem ich mit sogenannten Worten der Erkenntnisse, das sind Impulse, die ich kriege, hier sitzt jemand und du hast in das, was ich sehe, im Knie folgendes Problem und du kannst es nicht beugen. Wer ist die Person? Die Person steht da und jeder sagt, okay, ja, gut, dann bete ich und dann passiert etwas. Mhm. Und das baut ja auch den Glauben erstmal für die anderen. Ja. Und so kannst du eine Atmosphäre bauen und das hat mehr mit der Präsenz zu tun. Mhm. Das ist die Gegenwartsebene, die Präsenzebene. Das andere ist die Ebene des Glaubens. Und zwar folgendes. Ich war mal unterwegs und ich bin auf Esoterik-Tage gegangen und habe dort einen Workshop angeboten. Ich nenne es mal Projekt Trojanisches Pferd. Ja. Spannend. Ja. Und dann sage ich, okay, ich mache auch ein Heilungsprogramm, einen Heilungsworkshop. Und da ist nicht die atmosphärische Bedingung, die ich habe, in dem anderen Setting. Aber hier fange ich an mit dem Glauben, der in mir ist. Mhm. Ja? Und ich aktiviere das, was in mir ist, aus der Verbindung, aus der Beziehung, aus der Partnerschaft. Und picke dann auch jemanden raus oder erzähle 10 Minuten etwas. Und dann gehe ich einfach im Glauben. Ich laufe auf dem Wasser. Ja. Ich habe ja auch keine Garantien. Ja. Es ist jedes Mal eins auf dem Wasser laufen. Ja? Und dann wird jemand geheilt, werden 2, 3 Leute geheilt. Und dann sage ich so, lasst uns diesen Gott anbeten, der diese Sachen gemacht hat. Und alle sind dabei. Ja? Also in dem Workshop. Ja? Wow. Und das sind einfach geniale Momente, wo wir aber mit dem Glauben, mit dem Maß des Glaubens, was wir haben, dann manchmal erstmal starten. Und es ist komplex. Und der Glaube kann wiederum auf die Salbung, die auf dem Leben drauf ist, also auf der Präsenz der Zurüstung, kann als Verstärker wirken. Also Salbung und Glauben können Synergien erzeugen. Ja? Also wenn die Atmosphäre stimmt oder der Glaube da ist, kann es leichter fließen. Ja. Und es ist wichtig, dass wenn wir für Menschen beten, nicht gerade den Glauben verlieren, wenn Gott nicht gerade heilt. Ja, aber Das aber selbst wenn ich das Gefühl habe, ich habe keinen Glauben, kann Gott arbeiten durch seine Präsenz. Ja. Und wenn ich aber fixiert bin auf Gefühle, dann gehe ich gar nicht weiter. Und das ist das Problem. Also das Gute ist, wir werden wirklich positiv von Gott überrascht. Lass mir noch eins erklären mit dem Glauben. Ja. Glauben ist ja so eine komplexe Sache und kann so viele Menschen so unter Druck bringen. Aber lass mich mal das Glaubensding mal ganz einfach vereinfachen. Jeder von uns, sagt die Bibel, hat ein Maß des Glaubens. Und das kann ja variieren, das kann ja unterschiedlich sein. Und dann gibt es die Gabe des Glaubens. Ich will es mal kurz vereinfacht definieren, sage ich, die Gabe des Glaubens ist der Gottes perfekter Glauben, der in einen Menschen kommt und dann passieren die Dinge. Und vielleicht hast du es ja auch mal erlebt, man betet, und es passiert. Und das nächste Mal hast du das gleiche Setting, du betest und es passiert nicht. Da fragt man sich, warum ist das passiert? Ja? Ein Freund von mir, den hatte ich dabei in der Veranstaltung und er hat gebetet. Und ein Ohr nach dem anderen ist geheilt worden. Taube Ohren sind aufgegangen, am Fließband. Und dann erzählt er mir das. Und dann habe ich gesagt, du pass auf, jetzt im nächsten Heilungsgottesdienst, ich schicke mal die Leute mit Gehörproblemen zu dir. Und es ist kein einziger geheilt worden. Ja. Und dann kam er zu mir und sagt, wie ist das möglich? Das letzte Mal ist alles passiert und jetzt nicht. Dann habe ich gesagt, weißt du was, Gottes vollkommener, perfekter Glauben, seine Zuteilung kam auf dich. Jetzt bist du wieder mit deinem Maß des Glaubens unterwegs. Und eine gute Nachricht ist, dein Maß des Glaubens kann permanent wachsen. Es kann stündlich wachsen. Ich kann auch darüber reden, wie wir unseren Glauben zum Wachsen bringen. Und dann wächst es und weil es passiert ist, sollte es dich ermutigen, es wird wieder passieren. Okay, bleib dran, arbeite mit deinem Maß des Glaubens. Es ist nämlich etwas Expandierendes. Da hat Jesus verschiedene Beispiele für gegeben vom wachsenden Glauben. Ja, erzähl doch noch, wie kann man den Glauben zum Wachsen bringen? Also, wie ich es mache, normalerweise sind wir Menschen, wenn wir ein Problem haben, sind wir sehr problemorientiert. Wir meditieren mehr über das Problem als über die Größe Gottes. Das ist so ein Grundverhalten. Das ist menschlich, ja. Ja, genau. Und das sabotiert natürlich den Glauben. Entweder sind wir verheißungsorientiert, Gott gibt eine Verheißung, oder wir sind umstandsorientiert. Wenn ich über den Umstand meditiere, das ist der Umstand, der steht hier einfach nur rum. Umstand, okay? Das ist das eine. Aber wenn ich verheißungsorientiert bin, dann meditiere ich, denke ich nach, über die Zusagen, die Gott gemacht hat in seinem Wort. Klassisches Beispiel, du kennst die Geschichte, Kaleb und Josua. Die 10 Kundschafter, die kommen zurück und sagen, hey, da sind Riesen, wir haben Probleme, wir schaffen es nicht, wir werden in der Wüste umkommen. Self-fulfilling prophecy. Wo sind sie umgekommen? In der Wüste. Kaleb und Josua sagen, wenn Gott sagt, dass wir das Land einnehmen können, werden wir es einnehmen. Ja, es gibt einige Riesen. Ja, es gibt einige Probleme. Aber, und da gefällt mir die Luther-Übersetzung, wir werden die Riesen fressen wie Brot. Echt? Wir werden die Riesen fressen wie Brot. Ja. Mit anderen Worten, je mehr Brot ich habe, je mehr Glaubensherausforderungen ich habe, umso mehr werde ich wachsen. Das ist powerful. Ja. So, wir wachsen, nur ein angewendeter Glaube ist ein wachsender Glaube. Ja? So. Und ich meditiere über der Verheißung und mein Glaube wächst. Okay? Wenn ich über Gottes Größe nachdenke, Gott, du bist allmächtig. Gott, du bist groß. Oh mein Gott, du sprichst Galaxien in Existenz. Du bist Alpha und Omega. Du hast noch nicht mal ein Geburtsdatum. Du warst und bist und wirst bleiben. Dann wächst doch mein Glaube. Und dann habe ich nicht über meine Krankheit oder mein Problem meditiert. Und wenn dann der Glaube sich erhebt und ich ihn dann anwende, dann hat er Kraft. Wenn ich aber mit dir ständig über meine Probleme rede, werden sie größer und größer und mein Glaube wird kleiner und kleiner und diffundiert weg wie ein billiges Parfüm. Und da passiert nichts. Kann nichts passieren. So, und deswegen, der Glaube wird manchmal unterschätzt. Jesus war ein Glaubensmotivator. Er sagt, dir geschieht, wie du geglaubt hast. Er sagt, Petrus, mein Freund, was ist das Kleinste, was du dir vorstellen kannst? Ein Senfkorn. Und was ist das Größte? Ein Elefant? Nein, größer. Ja, ein Berg. Wenn dein Glaube so klein ist wie ein Senfkorn, aber er ist ausgerichtet auf einen großen Gott und du vertraust ihm, dann kannst du zu dem Berg sprechen, zu dem Problemberg oder dem Krankheitsberg, hebe dich hinweg und du wirst Erfolg haben. Jesus sagt dir, Jairus, fürchte dich nicht, glaube nur. Oder dein Glaube hat dir geholfen. Wie oft hat er das gesagt? Also er war ein Glaubensmotivator, okay? Und von daher ist es nicht verkehrt, den Glauben auch zu stärken.

stelle ihr eine Frage und stelle fest, dass sie Angst vor Ärzten hatte und sie hat ein Zeitfenster verpasst für medizinische Therapie, die wichtig gewesen wäre. Aus Angst vor Ärzten. Und jetzt soll ich auf einmal übernatürlich sie heilen, was sowieso nur Gott machen kann. Ja? Und das war das genau das Desaster, von dem wir hier reden. Hätte sie den Arzt besucht, hätte er seinen Teil wahrgenommen. Genau, und wir hätten dann noch seinen. Ja, und wir hätten das kombinieren können. Ja. Und natürlich werden auch Menschen von Krebs geheilt. Wir haben alles erlebt, ja. Wir haben wirklich große Wunder erlebt, kleine Wunder erlebt, so viele gute Dinge. Gott hat so vielen Menschen das Leben wieder geschenkt und lebenswert gemacht. Und dafür kann man nur dankbar sein. Gott heilt. Absolut. Über den Livestream. Ja. Wir sind hier auf TBN. Kann Gott auch über TBN heilen? Ich glaube, er könnte TBN auch benutzen. Ja. Er könnte TBN. Also wir können beten. Machen wir. Machen wir. Wir beten. Lass uns gemeinsam. Wir beten. Wir beten und vielleicht einfach ein Satz. Wenn Sie auf der anderen Seite sozusagen in Ihrem Wohnzimmer sitzen oder auf Ihrer Couch sitzen, öffnen Sie einfach Ihr Herz. Seien Sie ausgerichtet auf Gott. Einfach in einer inneren Erwartung. Und ich werde von hier beten. Und ich glaube, dass der Himmel sich mit der Erde, mit der Situation synchronisieren kann. Und ergreifen Sie es einfach im Glauben. Und danach probieren Sie, ob Sie sich besser bewegen können, besser atmen können, ob etwas passiert ist. Und dann können Sie auch ein Feedback an den Sender geben. Okay? So, machen wir es so. Vater im Himmel, ich danke dir einfach für die Personen, die jetzt zuschauen. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du kommst und sie erfüllst und durchströmst von Kopf bis Fuß. Lass den Strom deiner Heilungskraft fließen. Und im Namen Jesu spreche ich gegen diesen Berg der Schmerzen und der Erkrankungen. Und ich erbete, dass deine Heilungskraft die Personen jetzt durchströmst. Empfang eine frische Berührung vom Himmel. Vater, in dem Namen Jesu, und ich spreche aus, in dem Namen Jesu ist Heilung, und ich spreche in dem Namen Jesu, empfangen Sie Ihre Heilung. Jetzt, in Jesu Namen. Dein Reich komme mit Kraft. Und so spreche ich Heilung und Wiederherstellung aus über der Person, über Ihnen, die Sie jetzt zuschauen, in dem Namen Jesu. Amen. Amen. Ja. Vielen Dank, Andreas. Vielen Dank, hast du zugeschaut. Warst du ein Teil dieses unglaublich spannenden Gespräches Hoffnung auf TBN Deutsch. Wenn du was erlebt hast, lass es uns wissen. Wenn du weitere Gebete brauchst, schreibe an uns. Wir beten sehr gerne weiter für dich. Wir sind da für dich. Danke, warst du ein Teil von diesem Talk.